нас ужасно пленье за нас. Веч измине друге ни, любовь за свободно живление, как лиц от васи до васи. Насильзя наша ката с ужасно пленье за нас. Веч измине друге ни, друге ни. Manke je dao lo se dio obresti in dao ki nam pije jo kri. Pogul je u se naših pijao kere dio za man. Kvecno i se interpi, interpi. Očujte nas mi smo prodani, opet spametuj se spregled. Da drug naj počiva ljubu. Tlačani na brusimo kose, hej, naprej. Oj, čujte nas, mi smo prodani, oj, kmet, spametuj se spregled. Zdaj drug naj počiva ljubu, si tlačani na brusimo kose, hej, naprej. Nekje je dežela, kje vlada svoboda, kje srečo uživa na delo vecke. Na kveta ne žuli nobena gospoda, do dela ta uživa tuda ce, tuda ce. Mi tatje smo vaši po rodu, oj kmet je le volno na plan. Na čas je na poču, da nise na vzhodu, že žitev je zrela puške v dlan. Vzatje smo vaši po rodu, oj kmet je le volno na plan. Naš čas je na poču, da nise na vzhodu, že žitev je zrela puške v dlan. Encerremos. Zdaj se nam bo pridružil še en vodič. Jaz se spoznam, prosim. Olej naprej. Kdo pa je za italijanščino pristojen? Io. A io? Ma, Moreno. E tu traduttore personale. Buongiorno, chiamo Martino, parlo sloveno. Allora siamo a posto. Prego, andiamo. Prego. C'è un altro da presentare. Blé, blé. Servus. Da mit einer Gesichter. Also ich habe nicht der Probe Zappela. Ich weiß, ist das schon voll revolutionär. Revolutionärni Augen wir mal manchmal. Das ist schon ein paar Metzner. Das ist schon ähnlich, kein Hutsch. Das ist einfach nicht hier. Das ist ja Posaunen. Weißt du, weiter, sag gut. Das ist Poliane. Das ist kleiner Wölfer. Das ist ein bisschen. Borbela vas, Ljubljane, skučundo, počeš Poljane, Poljane, Požgane, pa Pontes. Je te Poljane? Ja. Je Poljane. Ja. Tam si ojst. Nidage Pont. Преклет бъди там, кой си бил роен, ко ме мати родила, най не бъ благословен. Преклет най бъм мож, ти е споручил моему очету, отрок, син се ти е родил, и на сино разлесилил. Най слишил питие сютрай, и бойни крико полне, ker me ni umoril v materinem telesu, da bi mi mati postala grob in bi njeno telo ostalo večno noseče. Zakaj sem prišel iz materinega naročja, da okušam trud in žalost, da moje dneve minevajo v samoti. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sprach, ein männliches Kind ist dir geboren, und der ihn hoch erfreute. Und er hörte ein Geschrei am Morgen und Feldgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich nicht tötete im Mutterleibe, so dass meine Mutter zu meinem Grabe geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen, dass meine Tage in Schande vergehen? Neis kine dan, kosm se rodil, in noč, ko so rekli, deček je bil spočit. Tisti dan, naj se spremenil tmo, naj ne sije nanj svetloba. Naj otemnijo zvezde njenega somraka, za manj naj čaka svit. Naj ne vidi trepalnic jutrane zore, ker ni zaprta pred menoj materinega telesa in ni prikrila trpljenja mojim očem. Zakaj nisem umrl v materinem naročju, prišel iz materinega telesa in izdihnil? Zakaj so me sprejela kolena? Zakaj prsi, da sem sesal? Kaj ti zdaj bi ležal in miroval, spal in počival? Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde und die Nacht, welche sprach, es ist ein Junge empfangen. Jener Tag, sei Finsternis und nicht erglänze über ihm das Licht. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie harre auf Licht und das sei keines. Und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterleibe an, kam aus dem Schoße hervor und verschied? Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Denn jetzt würde ich liegen und rasten, ich würde schlafen, dann hätte ich Ruhe. U meni se trga srce, vse moje kosti se tresejo. O, dežela, dežela, dežela! Mein Herz ist gebrochen in meinem Innern, es schlottern all meine Gebeine. O, Land, Land, Land! Weinet nicht um den Toten und beklaget ihn nicht. Weinet vielmehr um den Weggezogenen, denn er wird nicht mehr zurückkehren und das Land seiner Geburt sehen. Denn so spricht man von dem, der aus diesem Orte weggezogen ist. Er wird nicht mehr hierher zurückkehren, sondern an dem Orte, wohin sie ihn weggeführt haben, das selbst wird er sterben und er wird dieses Land nicht wiedersehen. O, dežela, dežela, dežela, ne jokajte za mrtvimi, ne žalujte za njim, pridkor pa jokajte za odhajajočim, ker se ne bo več vrnil, ne videl svoje rojstne dežele. Tako namreč govorijo o sinu, ki je odšel iz tega kraja. Sem se ne vrne več, kajte v kraju, kamor so ga odpeljali v izgnanstvo, bo umrl. In te dežele ne bo več videl. In werde dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land schleudern, wo ihr nicht geboren seid. Und da selbst werdet ihr sterben. Und das Land, wohin sie sich sehnen, zurückkehren, dahin werden sie nicht zurückkehren. funktionieren. Warum werden sie weggeschleudert? Er und sein Same. Und in ein Land geworfen, das sie nicht kennen. Tebe in tvoja mater, ki te je rodila, bom vrgal v drugo deželo, kjer se nista rodila. Tam bosta umrla. V deželo, kamor bosta hrepenela, da bi se vrnila, se ne bosta vrnila. Zakaj so bili zavrženi on in njegovi potomci in vrženi v deželo, ki je ne poznajo? Moj vsakdani kruh je vzdihovanje, kakor voda se razlivajo moji kriki. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja. Prišel je trepet. Gleich meinem Brote kommt mein Seufzen. Und wie Wasser ergießt sich mein Gestöhn. Ich bin nicht ruhig. Und ich raste nicht. Und ruhe nicht, da kam das Toben. Kaj, to je Katina povedala? O, ne, Katina, ta. Ne, ne. A ne boste večno še pošali? Kaj pa že? Še kaj vprašteno. Sem prepozen, ne? Da, imajo gore na lopi tudi. Se vidi, tam sem dvignil nekaj človeka od plastičnih flašk na lipu doli v rebi. Ne vejo, za kaj se gre, ne? A ja, danes kaj, za kaj se gre? Ja. Ja, sem, mi smo bili pokojni, žena mi je umrla tega dve leti in potem te tašče, mama pokojne. Aha. Smo živeli v Ankaranu. Aha, in zdaj stalno živite tukaj? Malo te, malo dol. Aha. Mora biti zaradi tašče. Ja. Ma zime so pa ostre, ne, tukaj? Ojo, ni tako hudo, ne? Ja. Ma, ne, je pa. Se je dobro vreme. To pravo vreme, mislim, lepo. Po zimi samo ni imela ni naroda, ljudi ni, ne. Pa je kaj stalno naseljenih, nekih je verjetno? Ma stalno naseljenih, kaj jih je, nekih 7-8 ljudi je te. Dobar dan. Aha, način. In drugi so tako, občasno. Pride, ja, poleti tudi. Ja. Poleti je pol živahno. Ja, je in ni. Kako za koga? Vi imate lepo obnovljeno. A zdaj smo prekrili streho lansko leto. Ja, vidim. Ma tako imate. Zelo mehno vhodna vrata. A to so vrata, smo naprej. Jih niste razširili, ne? Tebi medved denkrat je prišel notri. Medved? Koliko pa je tu na več ljudi živelo nekdaj? Te, 350. 350? In so šli? Trebuhom za kruhom. Kam pa? Ha, v Črnem svetu. Aha. To se pa, to je že bilo v prejšnjem, začetku prejšnjega stoletja, ko so se začeli seljevati. Prej, ja, pod Italijo še, potem pod ja. 50 leta se je to razgubilo. 50? Ja. Kako pa danes, kako pa danes izhodišče, razen da hiša predvsej nekaj se obnavlja, veliko pa propada? A nekaj se obnavlja, samo ni s čem. Narod nima s čem, se bi se popravljal, samo je porušeno. Kaj te je? Mm. Dobar, gospod, hvala lepa za informacije in veselo živite naprej. Prav, adijo. Živo, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner, liebe Freunde und Bekannte. Es freut mich ganz besonders, Sie heute in meinem Namen und im Namen der von mir gegründeten Stiftung Ein Herz für Bäume hier am schönen alten Brunnen in Felden zu begrüßen. Ich habe schon in der Einladung darauf hingewiesen, dass der Baumschutz eine Investition in die Zukunft ist. Eine sehr gute und nachhaltige Investition. Und es freut mich sehr, dass Sie alle meiner Einladung gefolgt sind, um hier jetzt die Baumpatenschaft für diesen Baum zu übernehmen. Betrachten wir nun einmal den Baum, den wir zum Patenbaum ausgewählt haben, etwas näher. Es ist eine Eiche. Stolz und aufrecht, ja majestätisch steht sie vor uns. Kein Wunder, dass sie als König der Bäume gilt. Diese ehrenvolle Bezeichnung hat sich die Eiche unter anderem auch wegen ihres Holzes verdient, dass sie für edle und strategisch wichtige Bauten benutzt wurde, für Schiffe und natürlich für Fässer, die auch heute noch den größten Weinen ihre besondere Note verleihen. Als Königsbaum hat die Eiche, wie jeder gütige Herrscher, auch ein Herz für die Armen. Diese waren auf das Weiderecht im Wald angewiesen und unter den Eichen fanden ihre Schweine Schutz und Futter. Wegen ihrer majestätischen Größe ist die Eiche das Symbol der Männlichkeit und gilt als Baum der blitzerschleudernden Gottheiten der Gerechtigkeit. Aus ihren Ästen und Blättern wird heute die Zukunft gedeutet. Wegen ihrer langen Lebensdauer und Stärke galt die Eiche in ganz Europa als Garant für Verträge. Auch dies ist mit ein Grund, dass wir heute die Baumpatenschaft für diesen Baum übernehmen. Aus meiner Sicht ist die Eiche das geeignetste Symbol für unsere Stiftung. Die Eiche steht für Stärke, Ausdauer und Pflichtbewusstsein. Und genau diese Tugenden haben, die bin ich mir sicher, alle hier anwesenden Frauen und Männer. Und falls unsere tüchtigen Mitglieder einmal ihre innere Ruhe und Lebensfreude von alleine finden sollten, kann ihnen wieder die Eiche als Bachblüte ihre innere Festigkeit zurückgeben. Sie bewirkt, dass außer Arbeit und Leistung eine tiefere Energie des Lebens gibt, die einen tragen kann zur Einkehr in die heilende Stille und zum Genießen des Augenblicks und zum Pflücken des Glücks. Und nun werde ich den Taufspruch sprechen und ich bitte Sie alle recht herzlich, mir nachzusprechen. Möge sich unter dieser Eiche, möge sich unter dieser Eiche, Kultur und Kunst begegnen. Kultur und Kunst begegnen. Und Künstler und Kulturen. Und Künstler und Kulturen. Sich im toleranten Miteinander inspirieren. Sich im toleranten Miteinander inspirieren. Und die Eiche als große Göttin der Erneuerung. Und die Eiche als große Göttin der Erneuerung. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit. Als Erfinderin des Alphabets und des Kalenders. Als Erfinderin des Alphabets und des Kalenders. Als Wasserspenderin. Als Wasserspenderin. Als Beschützerin aller Völker. als Beschützerin aller Völker. Mit ihrer friedensstiftenden Großzügigkeit. Mit ihrer friedensstiftenden Großzügigkeit. Ihre segnende Hand. Ihre segnende Hand. Stets über ihre Besucher halten. Stets über ihre Besucher halten. Danke. Danke. Mit der Übernahme der Baumpatenschaft haben Sie ein Stück Verantwortung für Ihren Patenbaum übernommen und sind zum Multiplikator der Stiftung ein Herz für Bäume geworden. Wenn es uns gemeinsam gelingt, wieder Bäume in die Herzen der Menschen zu pflanzen, den Baum als Lebensbegleiter und Freund ins Bewusstsein zu bringen, werden wir ihn pflegen statt Segen. Und nun bitte ich Sie um eine symbolische Spende, mit der Sie unsere Herzen erwerben und unsere schöne Eiche für den heutigen Tag in ein festliches Gewand hüllen. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen noch einen recht schönen und entspannten Tag. Bravo! Spoštovane dame, cenjeni gospodje, s povabilom na današnji zbor tukaj sredi narave smo potrkali na vaša dobra in odprta srca, ne? Z namenom, da si skupaj omogočimo lepšo prihodnost naših čerki Lipi. Sebi pa omogočimo zadovoljstvo, ki ga lahko človeški duši nameni le dobro dejanje. Zavedati se namreč moramo, da smo vsi bratje in sestre, združeni v skupnem stvarstvu narave, kjer si v njegovem večnem krogu življenja in smrti delimo dobro in slabo. Naša skupna dolžnost je zato, da skrbimo drug za drugega in da nudimo pomoč tistemu, ki to pomoč potrebuje. Tako stojimo pod krošnjo hčerke Lipe, ki skozi prikaz šibkosti tuzemnega bivanja kliče k ponižnosti in zavedanju. Naj zato danes spomin, kako nas je gole in nemočne ob rojstvu topla in pokroviteljska roka osnažila, oblekla in nahranila, vodi naša dejanja. Odprimo srce, srca in denarnice, da z nakupom simboličnega bona postanimo botri hčerki, ki potrebuje naše pokroviteljstvo. Zagotavljam vam lahko, da nas bo z zahvalo in poplačilo s svojim bitjem stalno opominjala na naše korenine, skozi katere črpamo dediščino naših prednikov, velikih bratov in sester boginje slave. Te sokove pretakamo skozi današnjost naprej v pohodne veje, segajoče daleč v prihodnost. Sedaj vas le še prosim, da za mano ponovite posvojitveno, za prisego, da tako storite zadnji korak do naziva Lipov bota. Jaz, ta in ta, pri polni zavesti in po svobodni volji sprejemam botostvo hčerki Lipi. Pri tem se slovesno zaklinjam, da bom svoje botostvo izpolnjeval odločno, te zavzeto, da ne bom dovolil niti sebi, niti komu drugemu, da bi jo v morebitnem trenutku šibkosti duha ali telesa obrezal ali Bog ne daj podr, ali jo drugače skrunil ali zlorabil. Tako mi Lipov Bog pomagaj! Tako mi Lipov Bog pomagaj! Hvala lepa! We are all. Von den Wogen auch geworfen, auf den unbegrenzten Fluten, auf der weiten Wasserfläche. Besser wäre es mir gewesen, lebte ich als der Lüfte Jungfrau, statt dass ich zu dieser Stunde mich als Wassermutter wälze. Bitterkalt ist hier zu bleiben, traurig ist es hier zu treiben, auf den Wogen hier zu wohnen, mich im Wasser zu bewegen. Totems letu noe tvega življenja, na sedem najsti dan drugega meseca so začeli bruhati vsi studenci velikih globin in odprle so se nebesne zapornice, 40 dni in 40 noči je deževalo na zemljo. Prav ta dan so šli Noe, njegovi sinovi Sem, Ham in Jafet, z njimi Noe tova žena ter tri žene njegovih sinov v ladjo. Ti, vse zveri po njihovih vrstah, vsa živina po njenih vrstah in vsa laznina, ki se plazi po zemlji, po njenih vrstah in vse ptice po njihovih vrstah, vse, kar ima perje in peruti, vse to je prišlo k Noetu ladjo po dva in dva od vsega mesa, v katerem je dih življenja. Prišli in stopili so torej samci in samice od vsega mesa, kakor mu je Bog zapovedal. Gospod pa je zaprl vrata za njim. In potop je bil na zemlji 40 dni. Vode so narasle in vzdignili ladjo, tako da je splavala nad zemljo. Vode so se dvignile in zelo narasle na zemlji, ladja pa je plavala na vodi. Vode so čedalje huje naraščale na zemlji in pokrile vse visoke gore, kar jih je pod vsem nebom. Vzdignile so se za 15 komovcev nad vrhove in pokrile gore. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb. Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, von Menschen an bis auf das Vieh und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel. Das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war. Und das Gewässer stand auf Erden 150 Tage. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel ward gewährt und das Wasser verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach 150 Tagen. Am 17. Tage des 7. Monats ließ sich der Kasten nieder auf dem Gebirge Ararat. Es nahm aber das Gewässer immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen der Berge Spitzen hervor. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva un ramoscello d'oliva nel becco. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra, aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. Prvi dan, prvega meseca, v 6. prvem letu so vode izginile zemlje. Noè odkril streho na ladji, pogledal in glej, površina zemlje se je začela sušiti. 17. dan 2. meseca je bila zemlja suha. Bog je spregovoril Noetu in rekel, pojdi iz ladje ti in tvoja žena, tvoji sinovi in žene tvojih sinov, s teboj naj odidejo vse živali, ki so pri tebi, od vsega mesa, ptice, živina, vsa laznina, ki se plazi po zemlji. Razkopijo naj se po zemlji, naj se plodijo in množijo na njej. Noe je torej stopil ven, prav tako njegovi sinovi, njegova žena in žene njegovih sinov, vse živali, vsa laznina in vse ptice, vse, kar se giblje na zemlji, je šlo iz ladje po svojih rodovih. Noe pa je postavil Gospodu oltar in vzel od čiste živine in vseh čistih ptic ter daroval žgalne daritve na oltarju. In den Lagern umgebrachten. Alles, also aus dieser Gegend. Ich meine, das ist Taborischi heißt immer Lager dann. Taborischi heißt in den deutschen Lagern. Ja, also umgebracht in den deutschen Lagern. Und das sind die restlichen Opfer der Okkupation, also der Versetzung. Und das sind die Kämpfer, also die Partisanen, die gefallen sind. Also es haben alle diese Dörfer da, wo sie so nirgendwo waren, haben total hohen Blutdruck. Eigentlich fragt man sich, für was die da. Also ist da ordentlich gekämpft worden. Ja, klar. Weil früher im Wald, diese Meierland, habe ich auch gedacht, das waren wahrscheinlich eher Stellungen, weil was ja, man sonst im Wald so aufgeschlichtet ist. Ja, oder, oder die Mauern, das sind schon Teil der Kulturlandschaft. Naja, herunten, aber du sind ja durch den Wald gegangen und war da irgendein Graben und da fahren wir so eine Meile. Das kann sein. Wozu? Da ein Schaf geht außen vorbei. Ja. Es war natürlich vor Jahrzehnten nicht so verwaldet wie jetzt. Es war viel mehr Weideland. Aha. Und die Dolinen waren ja alle gegen den Wind geschützt mit den Steinen, mit diesen Trockenmauern. Ja klar, ja. Das ist Wild verbrochen. Ja, tam se lahko še greste na stranišče, pa kaj hitrega popijete, potem vas pa pride bus spet iskat in gremo do nogometne tekme. Aha. Also, wir gehen jetzt noch ein paar Meter weiter, da gibt's ein Gasthaus, da könnt ihr was trinken und das Klo gehen. Da kommt euch der Bus abholen, wir fahren zum Fußballspiel. Io non parlo italiano, ma puedo intentarlo in español. Pues vamos a ir, hay un bar, ahí pueden irse al baño, tomar un poco algo y nos vamos al bus para que nos lleve al estadio de fútbol. Ah, gracias. Bar y baño, esta es importante. Wir verkaufen den Fahrhof und einen Grund dazu. Den Fahrhof? Der Fahrer, ja, der ist zum Kaufen. Super. Was ist zum Kaufen? Der Vorhof. Ja, wie das bist du hier? Nein, er muss nicht hin. Ein schöner Sommer. Dann sagt er mal, ein grüner Schrieb. Du hast schon eine Ruine. Ja, du hast schon eine Ruine. 80.000 Euro. Was? Nein, die Kirchen verkaufen sind im Vorhof. Die Kirchen? Die Wo ist der Vorhof? Das ist der Vorhof. Das ist der Vorhof. Ah. 80.000. Eher im guten Zustand. Ja. Und das musst du noch die renovieren. Ja. Nur 1.000, da wäre es nicht brauchen. Nein. Aber zum Fotografieren ist es schon schön. Also. Ah, mich ist ein tolles A tu se postavimo, ne? Ja, tu se postavimo, tek je kruh. Ja sam bude oni... Malo čašak! Malo čašak! Malo minuto še počakaj, ga viške, kaj še tukih nog, je škoda, te ne vidi. Kaj? Znači, malo čašak! Malo čašak! Malo čašak! Potroško delo, kilo ove. To še 5 minut čakala. 3. Ja, lahko tudi še enkrat. Ja. On ne bo dvakrat zapisati. Ja, super. Ja, še bude. Ja, dobro, zdaj pa... Ne, jaz bude super. Thank you. es dauert, ja, jetzt gibt es eine Einlage von mir. Es dauert noch ein paar Minuten, bis wir den Marschbefehl kriegen. Ja, genau, Dorne, wir können ein bisschen trainieren. Dorne, Skace, Nislovic. Weil wir sind die slowenischen Anhänger. Hooligans. Ja. Pogolačku bo nam kaj povedal. Da je Franci Ivančič iz ta elteste golača pevona aus Golac 81 jahe. 81. Prosim, hvala. Und die Tochter des Hauses wird in Gebärdensprache das übersetzen. Weil der Herr spricht in diesem lokalen Dialekt, den auch alle, die gut Slowenisch können, schwer verstehen werden. Daher die Übersetzung in die Gebärdensprache. Prosim. Lachko. Ja, lachko. Lepi moji korošci, ja sam Franci Ivančić, gdje ću vam nešto na kratko povidati. Ovdje, kako vidite, tamo smo hodili u šulu. Ja, ovdje nas je bilo, za moje pameti, pred vojskom, pred 45. litom, nas je bilo 110 učenci samo z Govca. Računajmo da je bilo 112 številk, i oni put je mala saka familija, 7, 8, 5, 6 dice, i 10, i 12, i 16 tudi je jedan imala. 16 dice tudi. Mi smo hodili u šulu, ovdje pak je bio faroš, ova stavba ki se ruši, je bilo malo fare takove, kako je bila lipo učenjena. Čisto, lipo okolje je bilo. Gospoda smo imali doma ovdje. Gospoda. I ovdje sam hodio verouku, nauku se je reklo. I bio još gospod Šircelj, Sternova. I je bilo tudi koli tavžan tovac. I te ovce smo mi imali za se preživiti. Za se preživiti nije bilo lako, tudi s ovcami. I po koliti smo i bili odežnjimi, a po zimi smo pošli u Istariju. Čitanovu, Mak, Poreć, kamo god bilo. Zato ki doli su Istrijani imali rajši sir i skutu i vunu se tudi prodalo, oni bo. Pa sad ne mora doprodati nikamo, sad ovčari striže do ovca i vrže do tja vunu. A da pucu si ženske škapine plele i maje z ovčje vune, a sad to se ne prodaje već, ne mora da prodati. I se je delalo sir, skutu, janjeta se je prodalo za se preživiti. I ovdje je bilo, grde zime su bile, zato smo pošli po zimi u Istariju. I ovdje nije bilo časa pasti do zadnjega maja. I do zadnjega maja smo došli doma dok je ovdje krava grizla. Grdi cajti su bile tudi grde zime. Tudi smo rekli, ki smo tudi drva peljali z voda u Trst. Tudi po 3 mjesece se ni kolo od voza obrnilo. Nije bilo lahko življenje. I tudi frašće smo peljali u Trst za pekarne, gdje se je peklo kruh s šumom. U Ščedinu smo rekli. I to se je peljalo po 20 kvintali i kad je bura puhala tudi na Kozinskom vrhu i doli preti Trstu se je tudi zvrnja voski. 20 kvintali fraštja šume smo rekli, no. Je bio to velik voz. Tako vidite, to je bilo treba pobrati svaku šumicu i složiti u fašiće i potle strtom od liske vezati. In to je bilo za 20 kintali šume, koli 2000 fašiči. Potem je bilo treba naložiti na voz in vezati lipo. In potem, kako se je moglo, znalo prodati. Ni bilo velike cene, ne? Toliko, da se je splatila pun. In drugo, ja vam ne bi znal več, ki toliko povedati. Jedino, da mi manjenu zakantajoš. Če te poslušati, ma kratko. Tamo doli poli mora grah se zeleni, tamo doli poli mora grah se zeleni. Čuvala ga lipa mara od Marice šči, čuvala ga lipa mara od Marice šči. Daj mi mare kitu graha da ga podišin, daj mi mare kitu graha da ga podišin. Ne dam ti ja kite graha začme voljani, ne dam ti ja kite graha začme voljani. Sinoć su me zaručili, skini me voljani, sinoć su me zaručili, skini me voljani. Volila bin siromaha, skini me voljaje, volila bin siromaha, skini me voljaje. Deci te rana bo spil. To pa na vsak način. Hvala lepa. Zato, ki ne pije vina, ki ne pije vina, ni rekje, ne bo vidio Boga ni Marije. Aufbruch, in diese Richtung. Zum Autobus entlang der Straße. Ja, ja, zadovoljni. Ja, na sein Autobus. Ja, na, zum zadovoljni. Fußballnetz. Dobre. Tudi za kantati se. Ja, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,